Português do Brasil. Férias no Brasil. Anmeldeformular. A ficha de cadastro. Nachname. O sobrenome. Wohnort, Portugiesisch und Brasilianisch. A residência. Tourismus, Portugiesisch und Brasilianisch. O turismo. Arbeit, Portugiesisch und Brasilianisch. O trabalho. Anderer, Portugiesisch und Brasilianisch. Outro. Familienstand, in beiden Ländern. O Estado Civil. Erdgeschoss. O andar térreo. Untergeschoss. O porão.